Deutschlandfunk. Corso. The Birth of a Nation. Ja, einen Film mit diesem Titel gibt es schon, den erfolgreichsten und für seine Zeit sehr, sehr innovativen Stummfilm aus dem Jahr 1915 von D.W. Griffith. Die Geburt einer Nation. Der Afroamerikaner Nate Parker, der ist so selbstbewusst, sein Drama über einen Sklavenaufstand genauso zu nennen. Und es lief sehr gut an für ihn. Nach dem Sundance Filmfest letztes Jahr war die Oscar-Nominierung zum Greifen nah. Dann holte den Regisseur die eigene Vergangenheit ein. Ein Vergewaltigungsvorwurf aus der College-Zeit. Hartwig Tegler rollt den Fall in seiner Filmbesprechung auch noch mal kurz auf. Ihr hört schön auf ihn und dann kommt ihr vielleicht in den Himmel. Um 1800 in den Südstaaten der USA. 3 Jahrzehnte wird es noch dauern, bis der Sieg der Nordstaaten im Bürgerkrieg den Sklaven die Befreiung bringt. Der Afroamerikaner Ned bringt sich selbst das Lesen bei und wird zum wortgewaltigen Prediger. Sein Plantagenbesitzer reist mit diesem Sklaven übers Land, damit der, Honorar an den Master, den anderen das Evangelium predigt und die Untertänigkeit. Ihr müsst euch immer euren Mastern unterwerfen, mit allem Respekt. Doch die Reise durch die Sklavenhaltergesellschaft öffnet Ned die Augen. Im Sommer 1831 dann führt er einen Aufstand an, bei dem 70 Sklaven über die Plantagen ziehen und ihre Unterdrücker töten. Nach 36 Stunden ist der Widerstand blutig niedergeschlagen. Ned Turner wird gehängt. Der Film, der diese Geschichte erzählt, The Birth of a Nation, Regie, Hauptdarsteller und Drehbuchautor Nate Parker, wurde nach seiner Aufführung auf dem Sundance Festival 2016 zum heißgehandelten Oscar-Favoriten. Bis die Presse daran erinnerte, dass Nate Parker zusammen mit einem Mitstudenten angeklagt war, 1999 eine Kommilitonin vergewaltigt zu haben. Parker bekam einen Freispruch, doch die Frau brachte sich später um. Und damit stand die Frage im Raum. Kann ein Kunstwerk gut sein, dessen Regisseur von einem hohen moralischen Standpunkt aus die Verbrechen der US-Geschichte enthüllt, aber selbst keine moralisch saubere Weste hat? In den USA ist dies inzwischen klar beantwortet. The Birth of a Nation verschwand im Mutterland der Political Correctness in der Versenkung. Nate Parker erlebte als Künstler einen tiefen Absturz, im Gegensatz zu Casey Affleck, der trotz ähnlicher Vorwürfe einen Oscar für Manchester by the Sea bekam. Doch die entscheidende Frage ist mit dem nicht beantwortet. Kann The Birth of a Nation als Film überzeugen? Es gibt ohne Frage eindrucksvolle Szenen. Wenn der Aufstand der Sklaven niedergeschlagen ist, fährt die Kamera an Bäumen vorbei, an deren Äste schwarze Männer und Frauen hängen. Gelyncht. Dazu Nina Simone mit dem Billie Holiday-Klassiker Strange Fruit. Ein schwarzer Körper baumelt im Südstaatenwind. Merkwürdige Früchte hängen von den Pappeln. So bekommt diese Geschichte über den Sklavenaufstand im 19. Jahrhundert heute, in Zeiten rassistischer Polizeigewalt und der Protestbewegung Black Lives Matter, eine selbstverständliche Legitimation. Aber die historische Bedeutung eines Films, seine Wichtigkeit und seine Qualität liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Bei The Birth of a Nation nämlich ist das Erlöserpathos fürchterlich. Der Film trieft davon. Wenn der Sklavenanführer Ned Turner am Ende gehängt wird, inszeniert Filmemacher Nate Parker eine Jesusfigur, inklusive Heiligsprechung. Schwer auszuhalten. Vor allem, weil der andere Film über die Sklavenhaltergesellschaft, Steve McQueens Drama 12 Years a Slave von 2013, sich solch falschem Pathos verweigert. McQueen schafft komplexe Figuren auf der Seite der Sklaven, wie auf der Sklavenhalter. Bei Nate Parker hingegen sind die Guten nur gut und die Bösen nur böse. Dass ein Film in den USA wegen blinder Flecken in der Biografie des Filmemachers in der Versenkung verschwunden ist, das ist allerdings unangemessen. Denn The Birth of a Nation mag Agitationskino sein, aber diese Geschichte musste endlich im Kino erzählt werden. Selma, der Film über die Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King, das Meisterwerk 12 Years a Slave, Moonlight, Oscar-Gewinner von 2017 und jetzt The Birth of a Nation. Diese Filme sollte man in einem Vierer-Feature anschauen. Thema: die Geschichte der Afroamerikaner. Zu einem Ergebnis wird man in jedem Fall kommen: Black Lives Matter in der Gegenwart und der Vergangenheit. The Birth of a Nation, ab heute im Kino zu sehen. Übrigens wurde die Serie Roots aus den 70er Jahren gerade neu verfilmt. Zu sehen ist die Geschichte des Sklavenhandels um den jungen Kunta Kinte am Osterwochenende beim Bezahlsender History.